Erster Jesus verließ diesen Ort und kam in die Gegend von Judäa und in das Land jenseits des Jordan, wo sich wieder viele Menschen bei ihm versammelten, so dass er sie wie gewohnt lehrte. Zweiter, einige Pharisäer kamen zu ihm und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, seine Frau zu entlassen, um ihn damit zu prüfen. Dritter, Jesus antwortete ihnen, was hat Mose euch befohlen? Vierter, sie sagten, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und die Frau zu entlassen. Fünfter, Jesus aber sagte zu ihnen, wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Sechster, aber vom Anfang der Schöpfung an hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Siebter, deshalb wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen. Achter, und die zwei werden ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch sind. Neunter, was Gott zusammengefügt hat, soll kein Mensch trennen. Zehnter, zu Hause fragten die Jünger Jesus noch einmal darüber. Elfter, er sagte ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch an ihr. Zwölfter, genauso begeht eine Frau Ehebruch, wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet. Dreizehnte, Leute brachten Kinder zu Jesus, damit er sie berührte, aber die Jünger schimpften mit denen, die die Kinder brachten. Vierzehnter, als Jesus das sah, wurde er ärgerlich und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht auf, denn das Reich Gottes gehört solchen wie ihnen. Fünfzehnter, ich sage euch wirklich, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird niemals hineinkommen. Sechzehnter, er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Siebzehnter, als Jesus auf die Straße ging, lief ein Mann zu ihm, kniete nieder und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Achtzehnter, Jesus antwortete ihm, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer dem einen Gott. Neunzehnter, du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsch aussagen, nicht betrügen und deinen Vater und deine Mutter ehren. Zwanzigster, der Mann sagte zu ihm, Meister, das alles habe ich von meiner Jugend an befolgt. Einundzwanzigster, Jesus sah ihn an, liebte ihn und sagte, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm dann und folge mir. 22. Der Mann wurde traurig über diese Worte und ging betrübt weg, weil er sehr reich war. 23. Jesus sah sich um und sagte zu seinen Jüngern, wie schwer ist es für reiche Menschen, in das Reich Gottes zu kommen. 24. Die Jünger waren überrascht von seinen Worten. Jesus begann wieder und sagte zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. 25. Es ist leichter für ein Kamel, durch ein Nadelöhr zu gehen, als für einen Reichen, in das Reich Gottes zu kommen. 26. Sie waren sehr bestürzt und fragten ihn, wer kann dann gerettet werden? 27. Jesus sah sie an und sagte, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. 28. Petrus begann zu ihm zu sagen, sieh, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. 29. Jesus sagte, ich versichere euch, niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Felder wegen mir und des Evangeliums verlassen hat, 30. wird nicht 100-mal mehr bekommen, jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Felder, zusammen mit Verfolgungen, und in der zukünftigen Welt ewiges Leben. 31. aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein, und die Letzten werden die Ersten sein. 32. Sie waren auf dem Weg nach Jerusalem, und Jesus ging ihnen voraus, was sie erschreckte. Die anderen, die folgten, hatten Angst. Jesus nahm die 12 Jünger wieder beiseite und begann, ihnen zu erzählen, was ihm bevorstand. 33. Er sagte, sieh, wir gehen nach Jerusalem, und der Menschensohn wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Nichtjuden übergeben. 34. Sie werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und töten, aber nach 3 Tagen wird er auferstehen. 35. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, kamen zu Jesus und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns gewährst, was wir dich bitten. 36. Er fragte sie, was wollt ihr von mir? 37. Sie sagten zu ihm, erlaube uns, dass wir in deiner Herrlichkeit einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen. 38. Jesus sagte zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr verlangt. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? 39. Sie antworteten ihm, wir können es. Jesus sagte zu ihnen, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde. 40. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken kann ich nicht selbst vergeben, sondern es ist für diejenigen bestimmt, für die es vorbereitet ist. 41. Als die 10 anderen Jünger das hörten, wurden sie ärgerlich auf Jakobus und Johannes. 42. Jesus rief sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher der Völker sie unterdrücken und ihre Mächtigen sie beherrschen. 43. Bei euch soll es aber nicht so sein. Wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. 44. Und wer unter euch der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. 46. Sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho verließ, saß Bartimäus, der blinde Sohn des Timäus, als Bettler am Straßenrand. 47. Als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, begann er zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. 48. Viele schimpften mit ihm und sagten, er solle schweigen. Aber er rief noch lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. 49. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn herbei. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab Mut, steh auf, er ruft dich. 50. Er warf seinen Mantel weg, sprang auf und kam zu Jesus. 51. Jesus fragte ihn, was möchtest du, dass ich für dich tue? Der Blinde antwortete, Rabboni, ich möchte sehen können. 52. Jesus sagte zu ihm, geh, dein Glaube hat dir geholfen. Sofort konnte er sehen und folgte Jesus auf dem Weg.